Prolog von Die Büchse der Pandora von Frank Wedekind. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Büchse der Pandora von Frank Wedekind. Personen. Lulu, gelesen von P.J. Morgan. Alva, gelesen von Patrick Wallace. Rodrigo Quast, gelesen von Wupperhippo. Schigol, gelesen von Rapunzelina. Alfred Hugenberg, gelesen von Birgit. Gräfin G. Schwitz, gelesen von Ramona Deininger-Schnabel. Graf Castipiani, gelesen von Nadine Eckert-Boulet. Bankier Bunchu, gelesen von Hermann Roskamps. Journalist Heilmann, gelesen von Seepferdchen. Madeleine de Marelle, gelesen von Esoa. Cadega di Santa Croce, ihre Tochter, gelesen von Libby Gorn. Benedikt Gazel, gelesen von Sandra. Ludmille Steinherz, gelesen von Margaret Espaillat. Bob, Liftjunge, gelesen von Julia Niedermeyer. Ein Polizeikommissär, gelesen von Hermann Roskamps. Kungu Poti, read by John Fricker. Dr. Hilti, Privatdozent, gelesen von Marty Chris. Jack, gelesen von Alan Mapstone. Erzähler, gelesen von Kalinda. Der erste Akt spielt in einer deutschen Großstadt, der zweite in Paris, der dritte in London. Prolog in der Buchhandlung. Personen. Der normale Leser, gelesen von Algy Pug. Der rührige Verleger, gelesen von Marty Quiz. Der verschämte Autor, gelesen von Seepferdchen. Der hohe Staatsanwalt, gelesen von Hermann Roskamps. Der Prolog kann in entsprechenden Überkleidern und Kopfbedeckungen von den Darstellern des Rodrigo, des Castipiani, des Alva und des Schigolch gesprochen werden. Rodrigo in hellem Sommerüberzieher und Lodenhütchen, Castipiani in Schlafrock und Samtkäppchen, Alva in Haverlock und Schlapphut, Schigolch in Talar und Barett. Szenerie: ein Zwischenvorhang, ein primitives Büchergestell. Der normale Leser schwankt herein. Ich möchte gern ein Buch bei Ihnen kaufen. Was drin steht, ist mir gänzlich einerlei. Der Mensch lebt, heißt es, nicht allein vom Saufen. Auch wünschte ich dringend, dass es billig sei. Die älteste Tochter will ich zum Gedenken der ersten Kommunion damit beschenken. Der rührige Verleger. Da kann ich Ihnen warm ein Buch empfehlen, bei dem das Herz des Menschen höher schlägt. Heute lesen es schon 5 Millionen Seelen und morgen wird's von Neuem aufgelegt. Für jeden bleibt's ein dauernder Gewinn, steht doch für niemand etwas Neues drin. Der verschämte Autor schleicht herein. Ein Buch möchte ich bei Ihnen drucken lassen. 10 Jahre meines Lebens schrieb ich dran. Das Weltall hoffte ich brünstig zu umfassen und hab's kaum richtig mit dem Weib getan. Was lernte ich dabei als wahr empfand, hab ich in schlottrig schöne Form gebannt. Der hohe Staatsanwalt stürmt herein. Ich muss ein Buch bei Ihnen konfizieren, von dem die Haare mir zu Berge stehen. Erst sah den Kerl man alle Scham verlieren, nun lässt er öffentlich für Geld sich sehen. Drum werden wir ihn nach dem Paragraphen 184 streng bestrafen. Der verschämte Autor lächelnd. Mich strafen? Nein. Des Schaffens Götterfreuden raubt mir auch nicht die härteste Strafe mehr. Wer sträubt sich jemals, für sein Kind zu leiden? An solchem Glück lässt dein Beruf dich leer. Mich kannst du foltern, würgen, schinden, henken. Mein Werk wird das an keinem Worte kränken. Dir schwör ich's zu, dass du mit frechen Witzen nicht länger der Verdammnis Opfer wirbst. Normale Leser muss sich davor schützen, dass du sie grinsen bis ins Mark verdirbst. 2 Jahre Gefängnis sind dein sicherer Lohn. Für Ehrverlust sorgst du ja selber schon. Jetzt möchte ich straks mein Buch bei Ihnen kaufen. Ich finde dies Betragen unerhört. Dass ich die eigenen Kinder christlich taufen, damit mich Hunger umbringt, Durst versehrt? Wenn ihr die Senkerei nicht bald beendet, dann wird das Geld auf Eierpunsch verwendet. Der hohe Staatsanwalt schließt ihn in die Arme, worauf der normale Leser in Tränen ausbricht. Bejammerswürdiges Opfer! Abgetötet in deinem Busen starb die heilige Schau. Ward diesem Wicht nur erst sein Maul verlötet, dann keimen Zucht und Frömmigkeit aufs Neu. 2 Jahre Gefängnis, ich behaupte dreist, dass er dann ewig keinen Witz mehr reißt. Wie sollte mich wohl ein Gerichtshof schrecken? Wer weiß, ob mir nicht gar sein Eifer nützt, die Schwächen meines Schauspiels aufzudecken. So wahr wie echte Kunst sich selbst beschützt, ich bin's gewiss, man kann sich nicht entbrechen, von jeder Schuld mich freundlich freizusprechen. Spricht man dich frei, womit uns Gott verschone, noch selbigen Tags leg ich Berufung ein. Nicht jeder Richter trägt der Weisheit Krone, umso verständiger wird ein Nächster sein. Und zeigt auch der sich vor den Autor sanft, dein Schauspiel sicherlich wird eingestampft. Dann lasse ich es zum zweiten Male drucken, und zwar in ernster, edlerer Gestalt, nicht mehr im Gaunerwelsch der Mamelucken, im klarsten Deutsch und ohne Hinterhalt. Ich bin's gewiss, dann muss es ihm gelingen, sich unbehelligt selber durchzuringen. Grundgütiger Galben, dann fehlt nichts auf Erden, als dass die Stück noch auf die Bühne kommt. Doch vorher soll es so geläutert werden, dass es dir nicht mehr zur Reklame frommt. Der Weg für deinen giftigen Höllenkrater führt über meinen Leichnam zum Theater. Was schiert mich das Theater? Unsere kühne Tagtäglichkeit erreicht's bekanntlich nie. Das menschliche Gehirn sei meine Bühne, mein Lieblingsregisseur die Fantasie. Zum hohen Staatsanwalt. Und dir wird nichts Geringeres übrig bleiben, als selbst mir den Prolog dafür zu schreiben. Der rührige Verleger. Sich zwischen beiden drängend. Prolog ist herrlich. Drückt ihn eine Zeitung, dann sind wir schon so gut wie aufgeführt. Nun sorg ich hörtig für des Buchsverbreitung. Prospekte werden schleunigst expertiert. Und eh das Publikum noch Platz genommen, bin ich gewiss, dass keine Krebse kommen. Der normale Leser? Gleichfalls die Mitte nehmend. Dann pflanz dich breit mich in die erste Reihe mit meinem Freibillett und schnarchte laut. Das ahnt kein Mensch, wie ich mich dran erfreue, wenn so wer Schnitzler oder Shakespeare kaut. Ist nicht genug, dass christlich ich versahe und niemand mehrt, wie sehr mir davor graut? Chorus. Der hohe Staatsanwalt hält den Arm um den normalen Leser geschlungen. So pflegen wir geheimsam das Gehege dramatischer Dichtung mit verteilter Kraft. Wenn ich auch meinen Wanst am liebsten pflege, mir fehlt doch nie die große Leidenschaft. Der rührige Verleger hält den Arm um den verschämten Autor geschlungen. Ich freue mich, wenn ich sie Menschen freuen, am ehrlichsten am Funkelnagelneuen. Wenn's Not tut, geb ich meine Freiheit hin. Für dich, o Muse, meine Herrscherin. Ende von Prolog.